Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Klima und Jahreszeiten. 1. Wie ist das Klima Ungarns? Ungarn liegt in der gemäßigten Zone und hat ein kontinentales Klima. Dies äußert sich in hohen Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter. Die Sommer sind heiß, die Winter relativ kalt. In den Voralpen im westlichen Teil des Landes herrscht ein feuchtes Klima mit weniger kalten Wintermonaten. Im Jahresdurchschnitt werden nur rund 600 mm Niederschlag gemessen, wobei vor allem der Frühling und der Herbst als regnerisch gelten. Die meisten Sonnenstunden werden in Südungarn gezählt. Hier werden europäische Spitzenwerte mit bis zu 2500 Sonnenstunden im Jahr gemessen. Die Jahresdurchschnittstemperatur Ungarns liegt bei 11 Grad. 2. Welche ist Ihre Lieblingsjahreszeit? Meine ist der Herbst. Obwohl die meisten von uns den September mit Schulanfang verbinden und den Herbst nicht besonders mögen, halte ich diese Jahreszeit für die schönste. Man kann den Sonnenschein genießen, ohne ins Schwitzen zu kommen oder ständig von Mücken gestochen zu werden. Im Herbst haben wir angenehme Spätsommertemperaturen, das ist der Altweibersommer. Die bunten, fallenden Blätter sind einfach wunderschön anzusehen. Es gibt Kastanien und Kürbisse und wir können uns auf Halloween vorbereiten. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mich nach einem langen Herbstspaziergang in warme Decken zu kuscheln und einen heißen Tee zu trinken. Meine Großeltern haben einen kleinen Weingarten. Im Herbst fängt bei uns die Weinlese an. 3. Was versteht man unter Klimawandel? Der Klimawandel ist eine fortschreitende klimatische Veränderung der Erde. Die Jahresdurchschnittstemperatur unseres Planeten ist im letzten Jahrhundert um etwa 2 Grad Celsius gestiegen. Und dies kann in Zukunft fatale Folgen haben. Die Sommer werden super heiß. Die vergangenen 4 Jahre waren die wärmsten seit Beginn meteorologischer Aufzeichnungen. Verantwortlich für diesen Klimatrend sind Treibhausgase, deren Konzentration in der letzten Dekade auf neue Höchstwerte stiegen. Die Winter werden dafür immer milder, so dass sich die Anzeichen der Erderwärmung auch in der Arktis zeigen. Das Eis schmilzt und der durchschnittliche Meeresspiegel steigt zu einem neuen Höchststand. 4. Wie ist das Sommerwetter am Balaton? Sehr heiß. Aufgrund seines gemäßigten Klimas und der hohen Anzahl an Sonnenstunden ist der Balaton ein hervorragendes Reiseziel für Sommerurlauber und Sonnenanbeter. Mit 28 Grad liegt die Durchschnittstemperatur im Juli deutlich höher als in Deutschland. Nachts gehen die Temperaturen nicht unter 18 Grad Celsius. Die beste Zeit für Sommerurlauber sind die Monate Juli und August. Tage, an denen es regnet, kann man an einer Hand abzählen. Bereits im Mai ist es problemlos möglich, im Plattensee zu tauchen. Und in den heißesten Sommermonaten erwärmt sich das Wasser des Sees auf angenehme 27 Grad. Sowas gibt es in Deutschland nicht. 5. Wie hängt das Klima eines Landes mit der Landwirtschaft zusammen? Vegetation und Pflanzenanbau einer Region hängen stark von deren Klima ab. Welche Pflanzenarten angebaut werden und welche landwirtschaftlichen Arbeiten fällig sind, hängt mit Bodenverhältnissen, Niederschlag und Jahreszeiten zusammen. So ist das Klima Ungarns ideal für Weizen, Mais und Roggen, aber tropische Früchte wie Banane können nur in Gewächshäusern in botanischen Gärten angebaut werden. Die klimatischen Bedingungen unseres Landes sind für den Weinbau geeignet. Aufgrund der fruchtbaren vulkanischen Böden und der vielen Sonnenstunden werden in Ungarn sehr gute Weine hergestellt.